Keine Verständigung scheint bisher möglich zwischen den engagierten Pädagogen und Reformern, die die bildungsfernen und weniger Begabten geistig anregen und fördern wollen durch den täglichen Schulkontakt mit Begabteren und Bildungsnäheren, und den Eltern, die sich als Anwälte der Interessen ihrer Kinder sehen. Deren Einstellungen sind umso elitärer und gymnasialfreundlicher, je höher sie das Leistungspotenzial ihrer Kinder einstufen. Längst ist klar, dass die Entwicklung eines jeden Schülers durch sein eigenes Potenzial begrenzt wird. Zitat: Die Gesamtschulen sind eine Folge von Bildungspostulaten, die zwar gut gemeint waren, aber von der falschen Prämisse ausgingen, dass die unterschiedlichen Leistungen nur eine Folge falscher Strukturen seien und dass man sozusagen aus jedem Kind einen Gymnasiasten machen könne, wenn nur das Umfeld stimmt. Doch das ist leider eine Illusion. Zitat Ende. Es gilt vielmehr der bereits zitierte Satz von Elsbeth Stern, dass die optimale Förderung eines jeden Schülers nicht zu mehr Gleichheit, sondern zu mehr Ungleichheit führt. Empirisch gesehen kann die Frage, ob gemeinsames Lernen zu einer besseren Ausschöpfung von Begabungspotenzialen führt, nicht schlüssig beantwortet werden. Grundsätzlich zeigt die Forschung, dass Schulstrukturen eine untergeordnete Rolle bei der Erklärung von Schulleistungen spielen. Eine moderne Schule ist eine, die sich in erster Linie um die Unterrichtsentwicklung kümmert, sagt der Direktor des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, Olaf Köller. Dies wird eindrucksvoll durch eine im Auftrag der Kultusministerkonferenz durchgeführte neue Studie »Sprachliche Kompetenzen im Ländervergleich« unterstrichen. Die Länder Bayern und Baden-Württemberg mit ihrem konventionellen gegliederten Schulsystem haben nicht nur das höchste Leistungsniveau, sondern auch die niedrigsten Leistungsdisparitäten und die höchste Leistung in den unteren Kompetenzgruppen. Gerade die Leistungsschwächeren werden dort also besser gefördert. Zwar ist der Zugang zum Gymnasium schwerer als beispielsweise in Berlin, dafür lernt man dort mehr. Wie kompliziert die Zusammenhänge sind, erkennt man daran, dass das mittlere Niveau der Sprachkompetenz und der prozentuale Anteil von Neuntklässlern an Gymnasien im Ländervergleich negativ miteinander korrelieren. Das heißt, durchschnittlich lernen die Kinder in einem Land umso weniger, je höher der Gymnasialanteil ist. Dieses paradoxe Ergebnis, das auch nicht überinterpretiert werden darf, sollte jenen eine Warnung sein, die in der Reform von Schulstrukturen den Dreh- und Angelpunkt für die Verbesserung von Bildungsergebnissen sehen. Kurz und knapp führen die Systemvergleiche der Bildungsforschung zu dem Ergebnis, dass es nicht auf die Struktur des Bildungssystems, sondern auf seine Qualität ankommt. Das erinnert ein bisschen an die Ergebnisse der Gesundheitsforschung. Es gibt keine Korrelation zwischen den unterschiedlichen Gesundheitssystemen und dem Gesundheitszustand oder der Lebenserwartung der Bevölkerung. Gleichwohl ist ein deutscher Beamter als Privatpatient komfortabler dran als der britische Staatsbedienstete im National Health Service. Ein gar nicht oder nur wenig selektives Bildungssystem mag besser sein für das Selbstwertgefühl der Schüler, weil die notwendige innere Differenzierung nicht mit sichtbaren sozialen Abstufungen und unterschiedlicher Gruppenzuordnung verbunden ist. Zitat: Was das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl eines Kindes beeinträchtigt, ist nicht allein eine Schwäche oder Stärke, sondern die fehlende Anpassung des Umfeldes an seine individuellen Eigenheiten. Zitat Ende. Daraus können sekundäre Verhaltensauffälligkeiten folgen. Die in jeder Altersgruppe beobachtbaren Leistungsunterschiede von 4 bis 6 Schuljahren können schlechterdings nicht im gemeinsamen Unterricht aufgefangen werden, am allerwenigsten in den Kernfächern Mathematik und Deutsch. Die innere Differenzierung verlangt geradezu nach der Auflösung der Klassenverbände, zumindest in den intellektuell bestimmenden Kernfächern, und der Einteilung der Schüler in altersgemischte Leistungsgruppen. Es hat einfach keinen Sinn, einen Schüler mit den binomischen Formeln zu plagen, der noch Probleme beim schriftlichen Multiplizieren und Dividieren hat. Und es ist auch sinnlos, Wilhelm Tell zu lesen, wenn Lesefähigkeit und Textverständnis des Schülers auf dem Niveau eines 8-Jährigen sind. Die sinnvolle jahrgangsübergreifende Differenzierung stößt aber hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit und der Zumutbarkeit an Grenzen. Es ist wenig ratsam, einen pubertierenden 15-Jährigen in Deutsch und Mathematik zu 11-Jährigen zu setzen, wo er eigentlich hingehört. Aber es hat auch keinen Zweck, ihn mit einem Unterrichtsniveau zu konfrontieren, bei dem er nicht folgen kann, weil ihm die Wissensgrundlagen oder einfach die intellektuellen Fähigkeiten fehlen. Immer wieder kommt es daher vor, dass die in wenig homogenen Unterrichtsverbänden auftretenden Spannungen gelöst werden, indem man das Niveau senkt. Die differenzierenden pädagogischen Bemühungen um die, die Schwierigkeiten haben, den Anschluss zu halten, dürfen aber nicht dazu führen, dass die mittleren und oberen Begabungs- und Leistungsgruppen ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Für alle gilt, die Effizienz des Unterrichts und der Lernerfolg steigen bei gleicher Unterrichtsqualität mit der Homogenität der Lerngruppe. Bei nicht homogenen Lerngruppen mögen die weniger Begabten zwar vom Niveau der Begabteren profitieren, aber nur, solange sie den Anschluss nicht verlieren. Einen vergleichbaren Vorteil für Leistungsstärkere, wenn sie mit weniger Leistungsstarken zusammen unterrichtet werden, gibt es allerdings nicht.